Georg Groddeck. Aha! Der Wunderheiler aus Bad Kösen. Feature von Peter Strauß. Im Jahr 1898 macht sich der Breslauer Augenarzt Hermann Kohn auf den Weg nach Baden-Baden. In Medizinerkreisen gibt es merkwürdige Gerüchte. In einer Klinik auf der Marienhöhe würden Patienten mit Massagen und Schlägen geheilt. Es sind Patienten, bei denen alle vorhergehenden Behandlungen der Schulmedizin ohne Erfolg geblieben sind. Dr. Hermann Kohn reist inkognito und meldet sich als Patient an, um hinter das Geheimnis des Sanatoriums zu kommen. Die Massage wurde in ganz eigenartiger Weise von Schweninger und Groddeck persönlich ausgeführt. Und zwar dreimal täglich, einmal vor dem Frühstück, einmal vor dem Mittag und einmal vor dem Abendbrot. Jedes Mal eine Viertelstunde lang. Der Patient liegt flach auf einem Sofa mit etwas an den Leib angezogenen Oberschenkeln und gebeugten Knien, um die Bauchmuskulatur zu erschlaffen. Den Hinterkopf unterstützt der Kranke mit seinen Händen. Es handelt sich jedes Mal um drei Arten von Massage, die ich Puffen, Kneifen und Bauchbekniung nennen möchte. Die beiden behandelnden Ärzte sind Ernst Schweninger und Georg Groddeck. Ernst Schweninger ist ein ehemaliger Leibarzt Bismarcks. Ohne ihn wäre ich früher gestorben, sagte der Reichskanzler, trotz der verhassten Therapien. Denn Schweninger diktiert dem Fürsten, der ohne Maß isst und trinkt und es auf ungesunde 247 Pfund Gewicht bringt, einen gesünderen Lebenswandel. Mit seinem Naturheilverfahren, der Schweninger Kur, viel bewegen und gesund essen, steigt der Bayer Schweninger zum Modearzt der besseren Gesellschaft auf und wird auch Leibarzt von Alfred Krupp und Cosima Wagner. Gestandene Schulmediziner halten ihn für einen Kurpfuscher und titulieren ihn abfällig als Entfetter und Wasserentzieher. Sein Assistent und Jünger, der aus Bad Kösen stammende Georg Groddeck allerdings, führt Schweningers Gedanken weiter. Die Säfteverteilung im Körper ist nicht nur individuell und örtlich, sie ist auch zeitlich verschieden. Das Wasser fließt von einer Stelle zur anderen. Der Feuchtigkeitsgrad kann von Minute zu Minute wechseln. Er tut es auch. Denn das Bett des Stromes ist lebendig. Sein Fall und seine Breite ändern sich. Die Kraft, die ihn treibt, bleibt nie dieselbe. Da stehen wir mitten in der wichtigsten Frage des Lebens. Denn was ist wichtiger als die Tätigkeit des Herzens? Aber wir werden sehen, dass das Herz es nicht allein ist, welches das Wasser bewegt. Ja, dass es Flüssigkeitsschwankungen gibt, auf die das Herz gar keinen Einfluss hat. Zuerst pufft der Arzt mit der geballten Faust die Gegend der Magengrube. Schwach beginnend und immer stärkere Püffe versetzend, schließlich so tief als möglich in die Magengrube hineindrückend, wobei der Kranke sich bemühen muss, möglichst tief zu atmen. Das ist in den ersten Tagen kaum mehr als fünfmal möglich. So anstrengend ist die Zwerchfellbewegung bei dieser Art von Druck. Allmählich aber gewöhnt sich der Kranke daran, 20 Mal hintereinander trotz dieses Faustdruckes Atem zu holen. Die wichtigste treibende Kraft des Wassers ist seine Schwere. Es fließt von oben nach unten, von Berg zu Tal. Diese Kraft wird von den Ärzten nicht ausgenutzt. Hier und da hat man schüchtern darauf hingewiesen, aber dass sich in der Benutzung der Wasserschwere ein einschneidendes Mittel für die Behandlung von Kranken darbietet, das ist fast unbekannt. Hierauf kommt das Kneifen. Der Arzt fasst die fetten Hautdecken des Bauches so breit als möglich horizontal zwischen seine beiden Hände und zerquetscht die Fetttäubchen derselben so kräftig, dass braune und blaue Flecke auf der Haut entstehen. Dabei wimmern und wehklagen die Kranken sehr. Es ist der schmerzhafteste Teil der Prozedur. Mit der Bewegung tritt uns ein neues Moment entgegen, durch welches das Wasser getrieben wird. Das An- und Abschwellen der Muskeln und anderer Organe, die Gestaltsveränderungen der Gelenk- und Körperhöhlen, der Gewebszwischenräume. Ja, man kann füglich die Formwandlungen der einzelnen Zelle hinzufügen. Man hat die Arbeit des Herzens mit einer Druck- und Saugpumpe verglichen. Derselbe Vergleich passt für jeden anderen Muskel ebenso gut. Endlich springt der Arzt in ganzer Person auf den Leib des Patienten, sodass seine beiden Knie tief in die Magengrube hineindrücken. Der Arzt bleibt in hockender Stellung auf dem Kranken so lange, bis dieser anfangs 5, 7, 10, zuletzt 30 Mal tief Atem geholt hat. Es ist dies eine Gymnastik des Zwerchfells, wie sie bei keiner anderen Art der Massage möglich ist und die nach Schweninger ganz wesentlich zum Schwunde desjenigen Fettes beiträgt, welches Herztätigkeit und Atmung störend beeinflusst. Wer ist dieser Arzt, der diese Therapie praktiziert? Ein Scharlatan oder ein Genie, das neue Wege der Medizin beschreitet? Georg Rodeck wächst in Schulpforta auf. Die ehemals sächsische Landesschule gehört seit 1815 zu Preußen. Einen Steinwurf entfernt liegt Bad Kösen. Hier praktiziert sein Vater als Arzt. Nur selten darf Georg an den Wochenenden nach Hause, als Strafe für nicht der Schulordnung angemessenes Verhalten. Grodecks Vater ist ein Sonderling, den Georg als jüngstes von 5 Kindern liebt und verehrt. Mein Vater gab fast nie eine Meinung über Dinge ab, die er nicht verstand. Er tat auch nichts, was er nicht technisch beherrschte. Die weise Beschränkung brachte es zustande, dass ich bis an sein Lebensende niemals an seiner Unfehlbarkeit zweifelte und dass in mir eine ehrfürchtige Bewunderung für ihn lebte. So genau ich auch wusste, dass er wie ein schwerer Alp auf Sitten und Stimmungen des Hauses lastete. Dabei hatte er nicht die leiseste Pedanterie. Alles war an ihm vornehm und selbstverständlich, nichts angelernt oder gezwungen. Er war mitunter so heftig in seinem Zorn, dass niemand zu atmen wagte. Aber selbst in diesen Momenten der Wut war er gut anzuschauen. Durch Bauspekulationen in Kösen, das sich zum Modebad der Berliner entwickelt hat, und Unerfahrenheit in finanziellen Dingen verliert Karl Theodor Grodeck sein Haus mitsamt dem Sohlbad, das er dort betreibt. Sein Sohn Georg ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Als er das Abitur in der Tasche hat, ist die Familie so arm, dass sie das Medizinstudium, das er auf Wunsch des Vaters aufnehmen will, nicht bezahlen kann. Grodeck studiert dennoch an der Berliner Universität. Das Medizinstudium bezahlt der preußische Staat, allerdings unter der Bedingung, dass Grodeck das Geld als Militärarzt abarbeitet. Diese Regelung verwehrt es ihm, Schweningers Nachfolger bei Bismarck zu werden. Als er vom Militär loskommt, leitet er zusammen mit Schweninger die Ärzteschule und übernimmt das Schweningische Sanatorium, die Marienhöhe in Baden-Baden. Grodeck arbeitet weiter nach der Schweninger Methode, die er allmählich verfeinert. Über Mangel an Patienten kann er sich nicht beklagen. Zu ihm kommen vor allem reiche Leute, die mit ihrem Leiden zuvor schon von Arzt zu Arzt gewandert sind. Anfangs glaubt der Kranke natürlich, dass er eine solche Kur täglich 3-mal nicht aushalten könne. Allein die Kranken sehnen sich am Ende nach dieser Prozedur. Sie macht freilich im Anfang auf den Zuschauer einen ganz unheimlichen Eindruck. Man glaubt, die Därme müssen bei dieser Bauchbekniung zerquetscht werden oder die Herztätigkeit müsse, namentlich bei Herzfehlern, ungünstig beeinflusst werden. Ich habe bei keinem der Kranken, die in der Pension in dieser Weise massiert wurden, einen Schaden entstehen gesehen. Natürlich sind die Kranken nach solcher Massage sehr müde und sollten auch ruhig noch eine Zeit lang auf dem Sofa liegen bleiben. Schweningers Leitspruch: Die Natur heilt, der Arzt pflegt, übernimmt auch Grodeck. Durch die Zusammenarbeit mit Ernst Schweninger ist Georg Grodeck einer prominenten, internationalen Klientel bekannt geworden. Er ist so erfolgreich, dass er mit der finanziellen Hilfe seiner Schwester Lina bald seine eigene Heilstätte eröffnen kann. Ein schöner, mehrgeschossiger Fachwerkbau mit ausgedehntem Park auf einer Anhöhe oberhalb der Spielbank. Hier entwickelt er seine Heilslehren und wirkt mit tiefer Gütigkeit, wie es ein Patient empfand, als erfolgreicher Tröster. Er verabreicht Bäder, Massagen und Diäten und setzt erste psychologische Verhaltensforschungen praktisch um, die vieles von den Freudschen Grundsätzen vorwegnehmen und die ihn unter seinen schwindsüchtigen und krebskranken Patienten bald zu dem Heiler von Baden-Baden avancieren lassen. Grodek behandelt seine Patienten immer selbst und betreut sie intensiv während des gesamten Aufenthalts. Dabei leistet er es sich, die Honorare nach dem Vermögen seiner Kranken festzulegen. Georg Grodek wendet eine auf den einzelnen Kranken zugeschnittene, naturheilkundlich orientierte Behandlung an, allerdings stark mit suggestiven und hypnotischen Elementen angereichert. Ich behandle keine Krankheiten, ich behandle Kranke. Seine Therapien ändern sich, als er ab 1910 die Schriften Sigmund Freuds kennenlernt. Bei seinen Massagen und Bädern beginnen die Menschen häufig zu sprechen. Er hört zu, versetzt sich in ihre psychische Lage und überlegt, wie er helfen kann. Am 27. Mai 1917 schreibt Grodek seinen ersten Brief an Sigmund Freud. Sehr geehrter Herr Professor, gestatten Sie mir zunächst, Ihnen meinen warmen Dank für alles auszusprechen, was ich durch das Studium Ihrer Schriften empfangen habe. Meinen ärztlichen Ruf verdanke ich ursprünglich meiner Tätigkeit als physikalischer Therapeut, speziell als Masseur. Infolgedessen ist meine Klientel wohl anders geartet als die der Psychoanalytiker. Längst ehe ich jene oben erwähnte Kranke im Jahre 1909 kennenlernte, hatte sich bei mir die Überzeugung festgesetzt, dass die Unterscheidung von Seele und Körper nur eine Wort-, nicht eine Wesensunterscheidung ist. Dass Körper und Seele ein Gemeinsames sind, dass darin ein Es steckt, eine Kraft, von der wir gelebt werden, während wir zu leben glauben. Selbstverständlich kann ich auch diese Idee nicht als mein Eigentum beanspruchen, aber sie war und ist der Ausgangspunkt meiner Tätigkeit. Mit anderen Worten, ich habe von vornherein die Scheidung körperlicher und seelischer Leiden abgelehnt, habe den einzelnen Menschen an sich, das Es in ihm, zu behandeln versucht, einen Weg zu finden gesucht, der in das Unbetretene, Unbetretbare führt. Ich bin mir bewusst, dass ich mindestens hart an der Grenze des Mystischen, vielleicht schon mitten darin mich bewege. Trotzdem zwingen mich die einfachen Tatsachen, diesen Weg weiterzugehen. Freud antwortet zum Teil zustimmend, zum Teil abwägend und korrigierend. Es entwickelt sich zwischen beiden ein interessanter Briefwechsel, der bis ins Jahr 1934 reicht. Grodek bezeichnet sich nun auch als Psychoanalytiker. Im Gegensatz zu Freud behandelt er jedoch nicht psychisch Kranke, sondern körperlich Erkrankte. Freud nennt es etwas spöttisch das Grodeksche Symptom. Das sind Erkrankungen, die als körperliches Leiden auftreten, aber keine unmittelbar erkennbaren organischen Ursachen haben, sondern, wie Freud meint, der Grodek in diesem Punkt nicht versteht, durch unbewusste Fantasien hervorgerufen werden. Dreh- und Angelpunkt der psychosomatischen Behandlung ist für Grodek das Es. Ich bin der Ansicht, dass der Mensch vom Unbekannten belebt wird. In ihm ist ein Es, irgendein Wunderbares, das alles, was er tut und was mit ihm geschieht, regelt. Der Satz »Ich lebe« ist nur bedingt richtig. Er drückt ein kleines Teilphänomen von der Grundwahrheit aus. Der Mensch wird vom Es gelebt. Wir kennen von diesem Es nur das, was innerhalb unseres Bewusstseins liegt. Weitaus das meiste ist unbetretbares Gebiet. Wir können aber tief in das Unbewusste eindringen, wenn wir uns entschließen, nicht mehr wissen zu wollen. Das Es lebt den Menschen. Es ist die Kraft, die ihn handeln, denken, wachsen, gesund und krank werden lässt. Kurz, die ihn lebt. Über den Begriff das Es kommt es zwischen Freud und Grodek zu einem Urheberstreit, der das herzliche Verhältnis aus den frühen Briefen trübt. Für Grodek ist das Es die Lebenskraft des Menschen. Das Es ist immer in Bewegung, im positiven, gesundheitserhaltenden Sinn oder wenn es gestört wird im krankmachenden. Es setzt Symbole, die der Arzt erkennen kann. Bei Grodek steht nicht die Diagnose am Anfang, sondern die Suche und das Verstehen, warum das S mit Krankheit reagiert, wodurch ist es gestört worden und wie kann der Arzt die Störung beheben. Gelingt es ihm, wird der Mensch gesund. Der Mensch mit allem, was er ist, was mit ihm vorgeht und was er tut, ist für meine Betrachtungsart eine Erscheinungsform seines S. Sein S offenbart sich durch ihn. Von diesem Standpunkt aus gesehen muss auch krank sein irgendetwas über das S aussagen. Es muss einen Sinn haben, der enträtselt werden soll. Die erste und man kann fast sagen, allgemeine Folge des Krankseins ist das Gefühl zu leiden und daran anschließend das Verlangen nach Hilfe. Denkt er sich sein Leiden, gleichgültig woran er leidet, immer mehr und mehr verstärkt, so gerät er schließlich in einen Zustand, in dem er in bestimmten Lebensgebieten abhängig von der Hilfe anderer wird, in einen Zustand, den jeder Mensch einmal durchlebt hat. Er wird dem Säugling gleich. Der Kranke sucht Hilfe. Und zwar eine ganz bestimmte Art der Hilfe, die er aus Erfahrung kennt. Er sucht die Hilfe der Mutter oder ihrer Stellvertreter. Krankheit ist immer und unter allen Umständen Sehnsucht nach der Mutter, nach der gütigen, sorgenden Mutter. Krankheit ist Rückkehr in die Kindheit. Grodek lehnt Zufälle in der Entstehung von Krankheiten ab. Ich habe mir den Arm gebrochen. Was will das verletzte S damit sagen? Oder ich nehme Schlaftabletten, weil ich nicht schlafen kann. Grodek sagt dazu, ich schlafe nicht, damit ich Schlaftabletten nehmen kann. Mit jeder Erkrankung will das S ein Symbol setzen, dass mit dem Menschen etwas nicht in Ordnung ist. Das kann äußere wie innere Ursachen haben. Grodek fällt es meist nicht schwer, den Widerstand des Patienten zu bezwingen. Er duldet ihn einfach nicht. Einmal sagt er sogar, die Schmerzen, die ich den Patienten durch meine Massage zufüge, sind eine Strafe für ihren Widerstand. Krankheit, und das ist eine Lockung, der schwer zu widerstehen ist, macht schuldlos. Der Kranke hat kein Schuldbewusstsein. Oder wenigstens besitzt er ein Mittel, das Schuldgefühl zu vernichten. Dadurch zu vernichten, dass er immer kränker wird. Am Ende die Erkrankung so weit treibt, dass jedes Bewusstsein und damit jedes Verantwortungsgefühl aufhört. Ist es so sinnlos, krank zu werden, wenn es so große Vorteile bietet? Krankheit birgt in sich noch etwas anderes, um die Schuld zu sühnen. Sie enthält in sich die Strafe. Und diese Strafe, die der Mensch sich, ohne es selbst sich klarzumachen, auferlegt, hat den großen Vorteil, dass er sie unter Umständen der Außenwelt, dem Schicksal, dem Gott, als Ungerechtigkeit zuschieben kann. Vorwürfe gegen das, was nicht ich ist, erheben darf. Auch darin gleicht der Kranke dem Kinde. Georg Grodek aus Bad Kösen ist einer der Wegbereiter der psychosomatischen Medizin. Der Begriff wird abgeleitet vom griechischen Psyche, Seele und Soma, Körper. Verallgemeinernd kann man davon sprechen, dass bei der Diagnostik weniger dem körperlichen, sondern mehr dem seelischen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Häufig vorkommende Symptome sind funktionelle Beschwerden des Herz-Kreislauf-Systems, des Magen-Darm-Bereiches und des Skelett- und Muskelsystems. In vielen Redewendungen des Alltags wird dieser Zusammenhang deutlich. Etwas liegt einem schwer im Magen. Eine Sache geht einem an die Nieren, der Schreck fährt einem in die Glieder, jemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen. Zudem leitet sich das Wort Hypochonder vom Hypochondrium ab, der beidseits der Magengrube gelegenen Bauchregion unterhalb der Rippenbögen. Georg Grodek ist sich der Entstehung vieler Symptome und Krankheiten bewusst. Er sorgt zuallererst für Ruhe und ausgewogene Ernährung seiner Patienten. Der schulmedizinische Spion Hermann Kohn berichtet, alles, was in der Pension Grodek verabfolgt wird, kommt nur in sehr kleinen Portionen in das Krankenzimmer. Die Gläser sind Puppengläser, welche kaum 50 Gramm Wasser fassen. Die Teller sind Puppenteller, auf welchen höchstens eine Schnitte Fleisch Platz hat. Auch die Messer und Gabeln sind sehr klein. Das wirkt in suggestiver Weise recht gut. Man glaubt, mehr gegessen und getrunken zu haben, als man bekommen hat, da ja das Glas respektive der Teller voll war. Die Mahlzeiten werden mit größter Pünktlichkeit alle 3 Stunden gereicht. Das erste Frühstück um 19:30, das zweite um 22:30, das Mittagessen um 00:30, die Vesper um 17:30 und das Abendbrot um 19:30. Eine Table d'hôte existiert natürlich nicht. Jeder Kranke erhält zur angegebenen Zeit die kleine Mahlzeit in sein Zimmer gebracht und ist in 2 Minuten bei den geringen Mengen, die gegeben werden, fertig. Was die Speisen und Getränke anlangt, so sind eine ganze Anzahl durchaus nicht gestattet. Brot, Semmel, Kuchen, Butter, Fett, Zucker, Kaffee, Tee, Milch, Wein, Bier und Schnaps existieren überhaupt nicht. Trotzdem ist der Speisezettel ein täglich wechselnder. Georg Roddicks erstes Fachbuch heißt »Hin zur Gottnatur« und erscheint 1909. Ihm folgt 1913 »Nasameku« »Natura sanat, medicus sanat«, ein Buch, das die Schweninger-Therapie beschreibt. Spätere Bücher beschäftigen sich mit der psychoanalytischen Deutung kultureller Phänomene. Sein Roman »Der Seelensucher«, der 1921 in Freuds Verlag erscheint, löst innerhalb der Gilde der Psychoanalytiker vielseitig Empörung aus. Wir könnten das Ohr an den Sarg legen. Vielleicht hören wir etwas. Oder wir wälzen einen Stein darauf. So. Wenn er nun aus der Erde vorkrabbelt, hier kommt er nicht raus. Allerdings, wer aufersteht, kommt auch aus dem Grab heraus. Aber vielleicht bekommst du es mit einem Gespenst zu tun. Wenn so ein Gespenst sich entschließt, mit den Fingern die Erde aufzuwühlen, ist es vermutlich etwas müde. Es setzt sich erst einmal auf den Grabstein und liest die Inschrift. Jedenfalls erleichtert der Leichenstein dem Toten, sich wieder zu seiner Lagerstätte zurückzufinden. Und das ist es, worauf es ankommt. Ein gelegentlicher Besuch lieber Toten, etwa während des Traums, ist nicht immer unangenehm. Die Schweizer Psychoanalytiker verlangen, den Roman in ihrem Land verbieten zu lassen. Man nennt ihn das schmutzigste und gemeinste Buch, das je geschrieben wurde. Dagegen schreibt Alfred Polgar in den 20er Jahren einer der bedeutendsten Kritiker: Sowas Freches, Ungeniertes, raffiniert, gescheit Verrücktes ist von Erzählern unserer Sprache noch nicht gewagt worden. Man muss zu den Großen satirischer Dichtung, will man die Patrone dieser Schrift nennen. Von Jonathan Swifts unsterblicher Galle kreist ein Tropfen in des Seelensuchers Bitterkeit. An Cervantes erinnert der Ritus, nachdem hier einer zugleich den Priester und das Lamm seiner Narrheit abgibt, erinnert auch die Durchsetzung dieser Narrheit mit Idee und Idealität. Georg Roddick kümmert sich wenig um die Kritik seiner Kollegen. Er ist ein unermüdlicher Schreiber, aber auch ein vielgefragter Vortragsredner. In seinem Sanatorium hält er jede Woche eine längere Rede, die er in seiner Hauspostille Satanarium sammelt. Außerdem gibt er eine Kulturzeitschrift heraus, die Arche, die jedoch nur 3 Jahre überlebt. Bei der immer noch ausstehenden Antwort auf die Frage, wer das S erfunden habe, einigen sich Grodek und Freud schließlich auf Nietzsche. Oft benutzt es aber auch ein Zeitgenosse Grodeks, der populäre Wissenschaftsautor Wilhelm Boelsche. In seinem letzten Buch »Der Mensch als Symbol« aus dem Jahre 1933 legt Grodek noch einmal seine Ansichten und Erfahrungen vor. Was das S bei jedem einzelnen Menschen ist, wie das gestörte S mit Krankheit reagiert und wie ein erfahrener Arzt diesen Zusammenhang herausfinden kann. Umstritten ist in der Literatur Grodeks Einstellung zum Nationalsozialismus. Einerseits lehnt er die nationalsozialistische Politik ab und hasst jegliche SA-Vertreter. Andererseits ist er ein glühender Verehrer Adolf Hitlers, dem er ab 1934 sonderbare Briefe schreibt. Zum Beispiel das Angebot, der Führer könne mit ihm zusammen den Krebs besiegen. Er sieht ihn als allmächtiges, archaisches Objekt, der eine Masse dirigiert, die nicht mehr Masse ist, sondern eine zum Ornament gefügte Einheit. Weder die Familie noch die Freunde können ihn von seiner Meinung abbringen. In den letzten beiden Lebensjahren Grodeks bemerkt seine Umgebung, die Mitarbeiter im Sanatorium und vor allem seine Frau, zunehmende Veränderungen im Verhalten Georg Grodeks. Es geht schließlich so weit, dass man befürchten muss, er würde zwangsweise in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Von Verfolgung durch die Nationalsozialisten kann jedoch keine Rede sein, denn die Briefe, die er an den Führer schreibt, werden von Grodeks Frau zurückgehalten. Dass es sie gab und vielleicht in einem Familienarchiv noch gibt, scheint festzustehen. Damit Grodek sich nicht durch unbedachte Äußerungen in Gefahr bringt, beschaffen ihm Freunde 1934 eine Einladung zu einem Vortrag in der Schweiz. Am 2. Juni diktiert er seiner Frau einen weiteren Aufsatz zum Krebsproblem. Abends hält er einen Vortrag über das Sehen. In den nächsten Tagen ist Grodek sehr unruhig und kaum zu bändigen. Man gibt ihm Schlafmittel und Beruhigungstabletten. Er will fort, glaubt bis zuletzt, dass Hitler ihn abholen und anhören wird. Margarete Honegger ist bei ihm und natürlich seine Frau. Am 11. Juni 1934, morgens um 5 Uhr, schreibt Emmy Grodek in ihr Notizbuch, war's aus. Das Herz stand still. Der Mensch stirbt nur dann, wenn er sterben will. Aus diesem Satz muss ich meinem ganzen Denken nach eine bestimmte Schlussfolgerung ziehen. Da ich annehme, dass das S nicht imstande ist, etwas anderes zu tun, als sich die Lust zu verschaffen, die ihm im gegebenen Zeitpunkt notwendig erscheint, so geht daraus hervor, dass für mich auch im Tode das Lustprinzip wirksam ist. Das Sterben ist für mich nicht der Beweis der Verzweiflung, sondern das Ergreifen von Glücksbedingungen, die auf andere Weise nicht zu erreichen sind. Es liegt für mich eine Lusterfüllung im Sterben, genauso wie im Einschlafen. Geblieben sind von Georg Grodek etwa 10 Bücher und Dutzende Vorträge, die in einer neuen Werkausgabe wieder zugänglich gemacht wurden. In Frankreich und England ist Grodek wahrscheinlich bekannter als in Deutschland. In den USA wird er als einer der führenden deutschen Psychoanalytiker genannt. Seine Therapie, Krankheit durch Bewegung zu heilen, hat neuerdings wieder viele Anhänger gefunden. In seinem Geburtshaus in Bad Kösen und in dem ehemaligen Sanatorium auf der Baden-Badener Marienhöhe erinnern noch heute Ausstellungen an den ungewöhnlichen Mediziner. Der Mensch ist ein Wunder. Der Mensch ist allmächtig. Und wer das zum ersten Mal, wenn auch nur ganz von ferne, verspürt, sollte der nicht frieren? Alle Einsamen frieren. Und was ist einsamer als der Mensch? Das Frieren in dieser Einsamkeit. Das Entbehren der Liebe, die wir von Beginn an verrieten und jeden Augenblick, wo wir sie von Neuem treffen, von Neuem verraten. Es ist das Suchen nach Liebe. Georg Grodek, der Wunderheiler aus Bad Kösen. Feature von Peter Strauß. Redaktion Katrin Kiel. Es sprachen Ulrike Hübschmann, Thomas Thieme, Thomas Huber und Martin Hoffmeister. Schnitt Christian Grund, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Stefan Kranis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007.